Die neuen Filme dieser Woche, die unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ausgewählt hat, die öffnen uns zwei Fenster zur Welt. Zum einen werden wir in die Welt der australischen Aborigines geführt, zum anderen zu den Dreharbeiten eines großen Columbus-Films. Und damit wollen wir auch gleich beginnen. Und dann der Regen heißt dieser Film der spanischen Schauspielerin und Filmemacherin Isiar Bollain, auf der Berlinale 2011 ausgezeichnet mit dem Publikumspreis. Es geht um die Unterdrückung der Ureinwohner in Bolivien und zugleich ist es ein Film über ein fiktives Columbus-Filmprojekt. Frau Lewicke, worauf konzentriert sich die Regisseurin dabei? Auf das jetzt, was Columbus im 16. Jahrhundert angerichtet hat oder auf die heutigen Probleme der Bolivianer? Auf beides. Im Grunde zeigt der Film, dass die Vergangenheit gar nicht so fern ist, wie man angesichts der spanischen Eroberer des 16. Jahrhunderts meinen könnte. Also der Film beginnt eigentlich damit, dass das Kino sich mit sich selbst auseinandersetzt. Also wir lernen einen Regisseur kennen, der möchte endlich den wahren Columbus-Film drehen. Nicht den Film über den Entdecker, sondern den Film über den Unterdrücker, der goldgierig war, der eben für die Versklavung eines ganzen Kontinents gesorgt hat. Das soll ein ganz realistischer Film werden. Aber dieser Film soll eben in Bolivien entstehen, weil dort alles schön billig ist und die Ureinwohner kann man auch für einen Apfel und ein Ei als Statisten nehmen. Also da geht die Ausbeutung von einst eigentlich heute weiter. Aber dann kommt es noch zu aktuellen Ereignissen. Und zwar ist es so, dass das Wasser privatisiert wird und dass die ganzen indianischen Stämme sich das Wasser eigentlich gar nicht mehr leisten können. Und auch ihre Brunnen werden geschlossen. Also sie dürfen auch kein Regenwasser mehr auffangen. Im Grunde ist damit ihre Existenzgrundlage entzogen und sie fangen an zu kämpfen. Und ich finde den Film eben so sehr klug aufgebaut, wie die verschiedenen Handlungsstränge sich einfach gegenseitig spiegeln, wie das, was vor 300 Jahren begann, heute weitergeht. Und der Drehbuchautor ist ja auch Paul Laverty, den kennen wir aus den ganzen Ken Loach-Filmen. Und der Ken Loach macht ja auch, steht für dieses unterhaltsame Politkino. Und genau da geht dieser Film auch rein. Der ist aufklärerisch und trotzdem ist es einfach schönes, großes Kino, weil da wird ja auch gleichzeitig ein Kostümfilm gedreht und das schaut man sich dann auch gerne wieder an. Die Hauptrolle spielt der mexikanische Star Gael García Bernal. Überzeugend? Überzeugend, ist ja ohnehin ein politischer Kopf, hat ja auch ein Wanderkino in Mexiko, wo er dann eben in die Provinzen geht, dort politisches Kino zeigt, wo es eigentlich gar kein Kino mehr gibt. Und seine Figur macht ja auch eine ungeheure Wandlung eigentlich in dem Film drauf durch. Also am Anfang geht es nur um seinen Film, aber wenn er dann die realen Ereignisse um sich herum sieht, dann muss er sich entscheiden, mache ich jetzt die große aufklärerische Kunst oder werde ich tatsächlich politisch aktiv? Und daraus zieht der Film eben auch seine Spannung und dadurch wird er eben auch so packend und man kann eigentlich sagen, es ist auch ein klassischer Polit-Thriller. Und dann der Regen von Isiar Bollain kommt morgen in die deutschen Kinos, ebenso wie der australische Film Samson und Delila von Warwick Thornton. Samson und Delila, das biblische Paar, beschäftigt Künstler ja schon seit Jahrhunderten auf Gemälden, in der Oper und ich glaube in mindestens schon 5 vorhandenen Verfilmungen. Was verbindet die beiden mit den australischen Aborigines, um die es nämlich in dem Film geht? Ja, ich glaube eigentlich, dass der Titel schon ironisch gemeint ist, weil die anderen Filme sind ja alles so Bibel- und Sandalenfilme. Und wenn man sich diesen Samson hier anschaut, dann ist das keiner von Gott berufener, sondern der wohnt einfach in einem heruntergekommenen Reservat und schnüffelt den ganzen Tag Benzin, schlägt sich die Zeit tot, macht so ein bisschen Musik. Und allein dieses Reservat, wie das schon gefilmt ist, das ist einfach so sehr traurig, weil da funktioniert nichts mehr. Die Menschen müssen draußen schlafen. Es gibt eigentlich kaum Wasser. Und seine einzige Freude ist eigentlich das junge Mädchen, die Lila. Und sie malt eben diese traditionellen pointillistischen Bilder, die sie dann auch für wenig Geld verkaufen. Und eines Tages müssen die beiden einfach aus dem Reservat raus, weil sie Ärger bekommen. Und dann sind sie in Alice Springs und man kriegt einfach mit, wie dort die Diskriminierung noch ist, wie hart der Überlebensalltag ist. Und trotzdem ist es ein unheimlich schöner Film, weil man einfach diese unglaubliche Landschaft als Widerspruch hat. Und auch wenn diese beiden jungen Aborigines den Kontakt zu der Landschaft verloren hat, spürt man einfach, wie wichtig sie mal für den Ahnen war, für ihre Ahnen war. Und was auch sehr schön ist, das Ganze ist ja erstmal so eine Notgemeinschaft, aber wie daraus eine richtige Gemeinschaft wird, dadurch kriegt der Film einfach auch so eine unglaubliche Schönheit, hat aber auch so einen ganz lakonischen Schnitt. Dann geht einfach mal so die Montage weg, dann ist man in der nächsten Szene. Also es gibt eigentlich keine eigentliche Geschichte, sondern es ist einfach mehr so ein atmosphärisches Stimmungsbild. Der Regisseur und Drehbuchautor Warwick Thornton hat für diesen Film schon 2009 beim Filmfestival in Cannes die Goldene Kamera für den besten Debütfilm bekommen. Was ist das für ein Filmemacher? Ja, er ist Aborigine, kommt auch aus einer Filmfamilie. Seine Mutter hat schon das Aborigine Film Fernsehen Festival gegründet, immer fürs Fernsehen gearbeitet. Und für ihn ist es eben ganz wichtig, dass die Aborigines anfangen, ihre Geschichten zu erzählen. Natürlich gibt es im australischen Kino wie Rolf de Heer eben sogenannte weiße Regisseure, die sich schon immer mit Aborigines und deren Kultur auseinandergesetzt haben. Aber jetzt geht es eben um eine Bewegung, dass sie wirklich ihre eigenen Geschichten anfangen erzählen zu müssen, zu möchten. Und von der australischen Presse wurde dieser Film ja auch dann bezeichnenderweise als der erste australische Film gefeiert. Samson und Delilah von Warwick Thornton ist ebenfalls ab morgen in den deutschen Kinos zu sehen, wie auch Issyar Bolyains Film und dann Der Regen. Zwei Empfehlungen unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Deutschland.